hat noch einen wichtigen Anruf, aber dann geht's los. Nein, nein, Spaß. I'm making jokes about you. You can make whatever jokes you want because I don't understand it. So. It's okay. I said you got an important call, but after that we will start. No, I put my timer on. So ich habe meinen Timer angemacht, damit ich genau weiß, wie lange ich gepredigt habe. So don't keep you too long for lunch. Dass ich, or euch, snack, whatever. Dass ich nicht zu lange euch halte bis zur Snackpause. Praise the Lord. If you have your Bibles, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, if you turn to Acts chapter 17, dann geht mal zu Apostelgeschichte Kapitel 17. Acts chapter 17 and verse 28. Apostelgeschichte 17, Vers 28. All day yesterday we spent the day talking about our union with Christ. Gestern haben wir den ganzen Tag über unsere Einheit mit Christus gesprochen. Our identity that's found in him. Unsere Identität, die wir finden in ihm. And today I want to get more into the healing piece. Und heute möchte ich noch mehr in den Bereich Heilung einsteigen. And I want you to begin to see the connection between our union with Christ and healing. Und ich möchte, dass wir noch klarer sehen die Verbindung zwischen unserer Einheit mit Christus und Heilung. So Acts chapter 17 and verse 28. Also Apostelgeschichte 17 Vers 28 says, for in him we live and move and have our being. Da heißt es denn, in ihm leben, weben und sind wir. So using the illustration that we had yesterday. Und ich benutze die Illustration, die wir schon gestern hatten. Just like a costume in him. So wie so ein Kostüm, in das wir steigen. In ihm. I live. Ich lebe. I move. Und ich bewege mich. I have my being in him. Und ich bin einfach in ihm. Think about when you put on a costume. Stell dir das vor, wenn du so ein Ganzkörperkostüm anziehst. And you give that costume life. Und dann bringst du dieses Kostüm zum Leben. And that's the way I think about between me and Jesus. Und so stelle ich mir das vor mit mir und Jesus. Is that when he got in me? Als er in mich hineinkam. And I got in him. Und ich in ihn hineinkam. It's like the Apostle Paul said. Das ist wie der Apostel Paulus gesagt hat. In Galatians chapter 2 and verse 20. In Galater 2, 20. It's no longer I who lives. Nicht länger lebe ich. But it's Christ who lives in me. Sondern Christus lebt in mir. And it's in him that I move. Und in ihm lebe ich. It's in him that I have my life. In ihm habe ich mein Leben. Now we've heard the statement before. Und wir haben schon diese Aussage gehört. That we are the body of Christ. Wir sind der Leib Christi. Have you ever heard that statement before? Hat jemand von euch schon mal diese Aussage gehört? Ja. Yeah. So the Bible says that we are the body of Christ. Die Bibel sagt, wir sind der Leib Christi. In John chapter 1 and verse 16. Und Johannes 1:16 heißt es. It says, of his fullness we have received. Aus seiner Fülle haben wir empfangen. Now, as a whole, we're all the body of Christ. In unserer Gesamtheit sind wir der Leib Christi. But we also have to understand that individually. Aber wir müssen auch verstehen, individuell, persönlich. We are members of that body. Sind wir Teile dieses Leibes. And everything that flows through Jesus. Und alles, was durch Jesus fließt. It flows in us individually. Fließt auch in uns persönlich. So just like the trunk and the branch of a tree. Genauso wie der Baumstamm und die Zweige eines Baumes. The Bible says that we are a branch. Die Bibel sagt, dass wir eine Rebe sind. Now I realize that I am not the whole tree and you are not the whole tree. Mir ist klar, ich bin nicht der gesamte Baum und du auch nicht. But every branch has that same life flowing through it. Aber jeder Baum hat dieses Leben, das durch ihn fließt. And Paul is telling us in Acts chapter 17, we are to have our life in him. Und Paulus sagt uns in Apostelgeschichte 17, dass wir unser Leben in ihm haben. If you look at Colossians chapter 2 and verse 6, wenn du dir Kolosser 2 Vers 6 anschaust. We mentioned this yesterday, we're going to spend some time on it today. Wir haben das gestern schon erwähnt und heute werden wir da ein bisschen Zeit verbringen. He says, as you have received Christ Jesus the Lord, now walk in him. Da heißt es, so wie den Herrn, so wie ihr den Herrn Jesus Christus empfangen habt, so wandelt auch in ihm. Paul's not telling you what you need to receive. Paulus sagt euch nicht, was ihr empfangen müsst. He's telling you, since you have received him, sondern er sagt, ihr habt schon empfangen. Now walk in him. Und jetzt lebt darin. Have your life in him. Habt euer Leben darin. And he goes on in verse 7. Und dann heißt es weiter in Vers 7. Says, be rooted and built up in him. Gewurzelt und aufgebaut in ihm. And established in the faith as you've been taught. Und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid. Abounding in it with thanksgiving. Und seid darin überfließend mit Danksagung. But verse 8 he says, beware lest anyone cheat you. Und dann heißt es in Vers 8. Habt Acht, dass euch niemand beraubt. Through philosophy and empty deceit. Durch die Philosophie und leeren Betrug. According to the traditions of men. Gemäß der Überlieferung der Menschen. According to the basic principles of the world. Gemäß den Grundsätzen der Welt. And not according to Christ. Und nicht Christus gemäß. So he said, if you're living your life based on traditions, das heißt, wenn du dein Leben lebst, gegründet auf Traditionen, what the world calls normal, das, was die Welt normal nennt, you're going to be cheated. Dann wirst du beraubt werden und betrogen werden. You're going to be cheated out of everything that Jesus has provided for you. Du wirst übers Ohr gehauen werden bezüglich aller Dinge, die Jesus für dich eigentlich vorgesehen hat und zur Verfügung gestellt hat. Now, one of the things I want to talk about today. Eines, worüber ich heute sprechen möchte, is something that is accepted as normal in the world. Das ist etwas, was als normal betrachtet wird in dieser Welt. And that is this. Und das ist Folgendes. That the older that you get, je älter du wirst, the weaker you have to get, umso schwächer wirst du. The older you get, je älter du wirst, the sicker you get, umso kranker wirst du. The older that you get, je älter du wirst, the more you begin to lose your mind, umso mehr lässt deine Gehirnfähigkeit nach. See, in the world, that's normal. In der Welt ist das normal. We do realize that, right? Das wissen wir, oder? That's what's normal in the world. Das ist normal in der Welt. If in the world if they were to show a commercial on television, wenn's in der Welt da eine Werbeanzeige gezeigt wird im Fernsehen, if you were to think of someone that is 100 years old, wenn du dir jemanden vorstellst, wenn dir jemand gezeigt werden soll, der so 100 Jahre alt ist, usually they'll put a picture of someone, dann zeigen sie ein Bild von jemanden, that's got a walker or a cane. Der entweder so eine Gehhilfe hat oder zumindest einen Stock. They're all bent over. So nach vorne übergebeugt. They can barely get around. Kann kaum noch sich bewegen. Because we're getting older. Denn wir werden ja älter. The problem is, I don't find that in my Bible. Das Problem ist, das finde ich nicht in meiner Bibel. And there's actually examples here. Und da gibt es tatsächlich Beispiele, to show us that just because you get older, die uns zeigen, nur weil du älter wirst, doesn't mean that you have to be weaker. Heißt es nicht, dass du automatisch schwächer sein musst. Now certainly, we're all going to reach the place where we're going to step out of this body and go to heaven. Natürlich werden wir alle diesen Punkt erreichen, wo wir aus diesem Körper heraustreten und dann in den Himmel gehen. I'm not saying that we can live forever in this body. Und ich sage auch nicht, dass wir für immer in diesem Körper hier leben auf der Erde. But what I'm saying is that in the scripture, aber was ich sage ist in der Schrift, it does not give us any truth here. Die gibt uns nicht irgendeine Wahrheit of what the world believes, von dem, was die Welt glaubt, that I have to die because of sickness, dass ich wegen Krankheit sterben muss zwangsläufig, and that as I older, I get weaker, und dass ich schwächer werde, während ich älter werde. So I want to show you some scripture about this. Ich möchte dir ein paar Schriftstellen zeigen. Joshua chapter 14. Josua Kapitel 14. So now remember, in the Old Testament, erinnert dich im Alten Testament, everyone that's alive under the Old Testament, jeder der damals lebte im Alten Testament, they're all sinners. Das sind alles Sünder gewesen. No one is saved. Keiner ist errettet. No one is one with Christ. Keiner ist eins mit Christus. No one's filled with his life. Keiner ist gefüllt mit seinem Leben. They're all sinners. Das sind alles Sünder. But the Israelites, they have a covenant with God. Aber die Israeliten haben einen Bund mit Gott. And right here we're going to read about Joshua and Caleb. Und hier direkt lesen wir über Joshua und Caleb. Now, when you read in the Old Testament, we read the story about the 12 spies who went into the land of Canaan. Wenn wir das Alte Testament lesen, lesen wir diese Geschichte von den 12 Kundschaftern, die nach Kanaan reingeschickt wurden in das verheißene Land. And Joshua and Caleb were two of these spies. Und Joshua und Caleb sind zwei von diesen Kundschaftern. And at this point, Moses has died. Zu dem Punkt ist Moses schon gestorben. And Joshua has taken the Israelites into the promised land. Und Joshua führt das Volk Israel ins verheißene Land. And they were taking the land that God has promised them. Und sie nehmen das Land ein, das Gott ihnen verheißen hat. In Joshua chapter 14 and in verse 6. Joshua 14 Vers 6, da heißt es folgendermaßen. It says, then the children of Judah came to Joshua in Gilgal. Da heißt es, da traten die Söhne Judas vor Joshua in Gilgal. And Caleb said to him, you know the word which the Lord said to Moses, the man of God. Und Caleb, der Sohn Jephunnes des Kenizzitas, sprach zu ihm, du weißt, was der Herr zu Mose, dem Mann Gottes, meinet und deinetwegen in Kadesh Barnea gesagt hat. It's concerning you and me in Kadesh Barnea. I was 40 years old and Moses was a servant of the Lord. Ich war 40 Jahre alt, als mich Mose, der Knecht des Herrn, von Kadesh Barnea aussandte. And I brought back to, the word that was in my heart. Das Land auszukundschaften und ich brachte ihm Bericht, so wie es mir ums Herz war. Now look at verse 10. Schau mal in Vers 10. He says, "Now behold, the Lord has kept me alive." Und nun siehe, der Herr hat mich leben lassen. These 45 years. Wie es mir zugesagt hat, und es sind nunmehr 45 Jahre. Since the Lord spoke this word to Moses while Israel wandered in the wilderness. Seit der Herr dieses zu Mose sagte, als Israel in der Wüste wanderte. And now this day I'm 85 years old. Und nun siehe, ich bin 85 Jahre alt. Look at verse 11. Schau dir Vers 11 an. If you have a Bible, underline it. Wenn du eine Bibel dabei hast, unterstreichst dir. And yet I am as strong this day as I was. Da heißt es, und ich bin noch heute so stark. In the day that Moses sent me. Wie ich war an dem Tag, als Mose mich aussandte. As my strength was then, even so is my strength right now. Wie meine Kraft damals war, so ist sie auch jetzt. For war to go out and to come in. Zu kämpfen und aus und einzuziehen. So Joshua says, I'm 85 years old today. Joshua sagt also, ich bin heute 85 Jahre alt. I'm just as strong today as I was when I was 40. Und ich bin genauso stark wie damals, als ich 40 war. He said, give me my mountain. Er sagt, gib mir meinen Berg. He's 85 years old. Er ist 85 Jahre alt. He says, I'm just as strong today as I was when I was 40. Und er sagt, ich bin heute noch genauso stark wie damals, als ich 40 war. Let's go to war. Lass uns in den Kampf ziehen. How many 85-year-old men do you know? Wie viele 85-Jährige kennt ihr? Who are ready to go to war? Die bereit sind, in den Kampf zu ziehen. In today's world, in der Welt, in der wir heute leben, we have people in their 40s and 50s. Da haben wir Leute in ihren 40ern und 50ern. Who can barely get off their couch. Die kaum sich von der Couch erheben können. Because it's been accepted. Weil es toleriert wird. You get 40 and 50. Oh, wenn du 40 wirst, wenn du 50 wirst. You start to go over the hill. Dann geht's bergab. You get 60 and it's retirement age. Wenn du 60 bist und kommst dann ins Rentenalter. I don't know about you, but in America, weiß nicht, wie es bei euch ist, aber in Amerika. I hear the jokes all the time from people. Dann höre ich immer diese Scherze von Leuten. People in their 40s and 50s. Leute in den 40ern und 50ern. They're talking and they forget what they're going to say. Die reden und dann vergessen sie, was sie sagen wollten. And they said, "Oh, you know, I'm getting older." Und dann sagen sie, oh ja, ich werde langsam alt. Starting to forget things. Ich fange an, Sachen zu vergessen. Back starts to hurt a little bit. Und der Rücken fängt an weh zu tun. Oh, I'm starting to get older. Oh, ich werde älter. But here's a man that's a sinner. Aber hier ist ein Mann, der ein Sünder ist. He says, "I wholly follow the Lord." Und sagt, ich bin dem Herrn vollständig nachgefolgt. I'm just as strong today at 85. Und ich bin mit 85 genauso stark. Now, if that's available for a sinner, wenn das möglich ist für einen Sünder, what's available for a son? Was ist dann möglich für einen Sohn? But that's not the only example. Aber das ist nicht das einzige Beispiel. Look. Look at Deuteronomy. Schau dir 4. Mose an. Deuteronomy chapter 34. 4. Mose Kapitel 34. Now in Deuteronomy chapter 34, in Kapitel 34, we have Moses. Da ist Mose. And Moses is his 120th birthday. Und es ist sein 120. Geburtstag. And on the day he turns 120. Und an dem Tag, an dem 120 wird. God says, "Happy birthday." Sagt Gott zu ihm, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Today is your 120th birthday. Heute ist dein 120. Geburtstag. I want you to climb a mountain. Ich möchte, dass du einen Berg besteigst. Look out and see the promised land. Und dann von dort oben über das ganze verheißene Land schaust. And then die. Und dann stirbst. Can you imagine that phone call? Kannst du dir diesen Anruf vorstellen? Happy birthday! Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Today is the day you die. Heute ist der Tag, an dem du stirbst. But I want you to climb a mountain first. Aber vorher musst du noch auf einen Berg klettern. Now, how many 120-year-old people? Wie viele 120-Jährige? Do you know that are climbing mountains? Kennst du die Berge erklimmen? Here's a man that's a sinner. Und hier ist ein Mann, der ein Sünder ist. He's a former murderer. Er ist ein Mörder. Er hat jemanden umgebracht. But he has a covenant with God. Aber er hat einen Bund mit Gott. But it says right here in Deuteronomy chapter 34. Aber in 4. Mose Kapitel 34, da heißt es. And in verse 7. Oh, Entschuldigung, es ist 5. Mose. Ich war schon durcheinander. I'm sorry, I got the wrong scripture. Oh. Deuteronomy 34:7. 5. Mose 34, Vers 7. You ready? Seid ihr bereit? Moses was 120 years old. Und Mose war 120 Jahre alt. His eyes were not dim. Seine Augen waren nicht schwach geworden. And his strength had not diminished. Und seine Kraft war nicht gewichen. But you know, I'm 50. Aber wisst ihr, ich bin jetzt 50. I'm starting to get older. Und ich werde jetzt langsam I älter. Can't remember things anymore. Und manche Sachen, da kann ich mich schwer noch dran erinnern. But I'm a son of God. Aber ich bin ein Sohn Gottes. Here's a sinner. Hier ist ein Sünder. We've seen two of them so far. Wir haben jetzt zwei Beispiele schon gesehen. One's 85. Einer ist 85. One's 120. Einer ist 120. They're both climbing mountains. Beide erklimmen Berge. And they still have all their strength. Und sie haben immer noch ihre gesamte Kraft. Let me show you another scripture. Lass mich dir eine andere Schriftstelle sagen. Psalm 105. Psalm 105. I believe it's verse 3. Ich glaube, es ist Vers 3. Yeah. Or verse 37, I'm sorry. Oh, es ist Vers 37. Psalm 105, verse 37. Psalm 105, Vers 37. Says that God brought them out. Da heißt es über das Volk Gottes, aber Israel ließ er ausziehen. With silver and gold. Mit Silber und Gold. And there was none feeble among them. Und es war kein strauchelnder oder kein schwacher unter ihren Stämmen. This is talking about the Israelites. Dies spricht hier vom Volk Israel. When God brought the Israelites out of Egypt. Als Gott das Volk Israel aus Ägypten herausführte. The Israelites had been in slavery for 430 years. Das Volk Israel war dort in Sklaverei gewesen 430 Jahre lang. Now think about as a slave. Und jetzt denk mal als Sklave. The hard work, die harte Arbeit. They're building bricks. Sie mussten Steine herstellen und Gebäude herstellen, Gebäude errichten. You're talking about very hard labor. Weißt du, das ist schwere Arbeit. For 430 years, they're slaves. 430 Jahre waren sie Sklaven. And yet, on the night of the Passover, aber in der Nacht des Passamals, God gave them a command about the Passover meal. Gott gab ihnen Anweisung bezüglich des Passamahls. And on that night, und in jener Nacht, was probably the greatest miracle night to ever take place in the world. Das war wahrscheinlich die größte Wundernacht, die es jemals gab in der Geschichte der Welt. Most Bible scholars say that there was between 1 to 2 million Israelites. Viele Bibelgelehrte sagen, dass es so zwischen 1 und 2 Millionen Israeliten waren zu der Zeit. You have people that are young and old. Da hast du Leute, die sind jung, die sind alt. But they're all slaves. Aber sie sind alle Sklaven. And the Bible says that God brought them out with silver and gold. Und die Bibel sagt, dass Gott sie rausbrachte mit Silber und Gold. He made them wealthy. Er hat sie reich gemacht. But he said also there was none among them that was sick or weak. Aber er sagt ihnen auch, dass dann keiner unter ihnen war, der krank war oder schwach war. Think about this, hundreds of thousands of people instantly healed, instantly made strong. Stell dir das mal vor, hunderttausende von Menschen in einem Moment geheilt, stark gemacht. They had a journey to go on. Sie haben eine Reise, auf die sie sich machen. They're leaving Egypt. Sie verlassen Ägypten. And they're going into the across the Red Sea. Und sie sollen das Rote Meer überqueren. They're going through the wilderness. Durch die Wüste durch. And they're going to get their land. Und dann sollen sie dieses Land in Besitz nehmen. And in one night. Und in einer Nacht. Hundreds of thousands of people. Werden hunderttausende Menschen, if not over a million, wenn nicht über eine Million, instantly healed, sofort geheilt, instantly made strong, sofort stark gemacht, and they're all sinners. Und es sind alles Sünder. And yet we read in the Bible that during the 40 years that they were in the wilderness. Und wir lesen in der Bibel, dass während der 40 Jahre, wo sie in der Wüste waren, as long as they didn't sin, solange sie nicht gesündigt haben, that they kept their covenant with God, solange sie ihren Bund mit Gott gehalten haben, no one was sick, da war keiner von ihnen krank, no one was weak, keiner von ihnen war schwach. And even their clothes didn't wear out. Und selbst ihre Kleidung ist nicht verschlissen. See, there's this thing that's become normal in our world. Schau, dass diese Sache, die normal geworden ist in unserer Welt. That once you get a certain age, dass wenn du ein gewisses Alter erreichst, that's when you retire, dass du dann in Rente gehst. And you stop working. Du hörst auf zu arbeiten. You just relax. Du entspannst dich. And you just wait till you die. Und dann wartest du drauf, dass du stirbst. But there's no retirement in the kingdom of God. Aber im Reich Gottes gibt es keinen Ruhestand. And just because you get older, und nur weil du älter wirst, doesn't mean that you do not have a job to do. Heißt es nicht, dass du keine Aufgaben mehr hast. We've been seeing this in America. Wir sehen das in Amerika. That many pastors, dass viele Pastoren, as they turn 60 and 70 years old, wenn sie 60, 70 Jahre alt werden, they begin to step aside, dann fangen an zur Seite zu treten, they retire, sie gehen in Rente, and they have younger people to take their place, und lassen sich dann ersetzen durch jüngere Leute. And it's just becoming normal, und das wird einfach normal. But I have a problem with it. Aber damit habe ich ein Problem. Because I see these people that are older. Denn ich sehe diese Leute, die älter sind. They have life experience. Sie haben Lebenserfahrung. So much wisdom. Sie haben so viel Weisheit. But they begin to view themselves as old. Aber sie fangen an, sich selber zu sehen als alt. And once you begin to view yourself as old in that way. Und wenn du anfängst, dich selber als alt zu sehen, then too many people view themselves as not being usable anymore. Dann fangen viele Leute sich an zu sehen als nicht mehr brauchbar. But I don't see that in Scripture. Aber das sehe ich nicht in der Schrift. And I want you to think about this too. Und ich möchte, dass du an Folgendes auch mal denkst. The revelation is progressive. Offenbarung ist immer ansteigend. But revelation is also to produce manifestations. Aber Offenbarung wird uns gegeben, um Resultate zu produzieren. And so if we are growing in our revelation in the knowledge of healing, wenn wir also in einer Offenbarung wachsen in unserer Erkenntnis über Heilung, and that revelation is to produce things, und diese Offenbarung ist Dinge hervorzubringen, then in reality, dann in Realität, the older that we get, je älter wir werden, the healthier we should get, umso gesünder sollten wir doch werden. Think about it. Denk mal drüber nach. As I get older, während ich älter werde, if I'm continually growing in my revelation, wachse ich in meiner Offenbarung, and understanding of what Jesus has done for me, und meinem Verständnis, was Jesus für mich gemacht hat, of who he is on the inside of me, wer er ist in mir, then the older I get, und je älter ich werde, the healthier I should be, umso gesünder sollte ich sein. But see, it's the opposite of the world. Aber das ist genau das Gegenteil von dem, was wir in der Welt sehen. The world says, the older you get, the sicker you get. Die Welt sagt, je älter du wirst, umso kranker wirst du. But not so in the kingdom of God. Aber nicht so im Reich Gottes. I should be getting healthier. Ich sollte gesünder werden. I should be getting stronger. Ich sollte stärker werden. Now certainly this body is going to die. Natürlich wird dieser Körper irgendwann sterben. I mean, we can see in the mirror. Wir können in den Spiegel schauen. Our skin starts to get more wrinkles. Und stellen fest, unsere Haut wird faltiger. Our hair starts to turn gray and white. Das Haar wird grau und dann vielleicht weiß. Things begin to sag. Und es sitzt nicht mehr so alles. This body is getting older. Dieser Körper wird älter. But just because it's getting older, aber nur weil älter wird, doesn't mean it needs to change my life. Heißt es nicht, dass das mein Leben verändern muss? If a sinner like Moses, wenn ein Sünder wie Mose, can live to 120 years, leben kann bis 120, and still have all of his strength, und immer noch all seine Kraft hat. Shouldn't I, as a son of God, sollte nicht ich als ein Sohn Gottes, at 60 or 70 years old, im Alter von 60 oder 70, shouldn't I certainly still have all my strength, sollte ich nicht all meine Kraft noch haben? 80 years old, 100 years old, I mean, whatever was available under the old covenant. 80 Jahre alt, 100 Jahre alt, ich meine, was verfügbar war unter dem alten Bund. The Bible says we have a better covenant. Die Bibel sagt, wir haben einen besseren Bund. Hebrews says we have a better covenant established upon better promises. Der Hebräerbrief sagt, wir haben einen besseren Bund gegründet auf bessere Verheißungen. And if under the old covenant, und wenn unter dem alten Bund, one of those promises, eine dieser Verheißungen, so I can still maintain my strength, ist, ich kann meine Kraft erhalten. Well, how much more is available under the new? Wie viel mehr ist dann unter dem neuen Bund verfügbar? But see, remember what Paul said in Colossians. Ihr erinnert euch, was Paulus im Kolosserbrief gesagt hat. If you begin to base your life, wenn du dein Leben gründest, on what is normal in the world, auf das, was normal in der Welt ist, if you base it on the traditions of men, wenn du es gründest auf die Traditionen von Menschen, you will be cheated out of what Jesus has provided for you. Dann wirst du betrogen werden um das, was Jesus für dich erworben hat. So how many of us are being cheated? Wie viele von uns werden gerade betrogen? Because we're basing who we are, denn wir gründen das, wer wir sind, on what we see in a mirror, auf das, was wir im Spiegel sehen, instead of basing it on who we are in Christ, anstatt dass wir es gründen auf das, wer wir sind in Christus. Now we're going to get into this tonight. Und heute Abend werden wir da noch weiter einsteigen. But what's the possibility? Aber wie stehen die Chancen? That the reason we begin to experience these things as we get older, dass der Grund, dafür, dass wir älter werden, is simply because we've bought into a lie. Ist einfach, dass wir eine Lüge geglaubt haben. That we've accepted what is normal in the world. Dass wir das akzeptiert haben, was normal ist in dieser Welt. To be my normal. Dass ich das zu meinem Normal gemacht habe. Or you could say we've accepted what's normal for the sinner. Oder wir könnten sagen, wir haben das akzeptiert, was normal ist für den Sünder. To be normal for the child of God. Und haben gesagt, das ist auch normal für das Kind Gottes. Or let me put it to you this way. Oder ich kann es auch noch anders ausdrücken. What's the possibility? Wie stehen die Chancen? That these things are happening, dass diese Dinge passieren, because we think it's possible, weil wir denken, dass es möglich ist. In other words, we're putting our faith in that. In anderen Worten, wir setzen unseren Glauben da rein. But what if we put our faith? Aber was ist, wenn wir unseren Glauben setzen würden? And what we see is available in the Bible. In die Dinge, die wir sehen, die möglich und verfügbar sind in der Bibel. And what's available according to Christ. Und was möglich und verfügbar ist gemäß Christus. See, how can I fulfill the plan of God for my life? Wie kann ich den Plan Gottes für mein Leben erfüllen? If I can't get around and do what I need to do. Wenn ich nicht mich bewegen kann und hin und her kommen kann, um das zu tun, was ich tun soll. My body must be strong. Mein Körper muss stark sein. To do what God's called me to do. Um das zu tun, wozu Gott mich berufen hat. Your body needs to be strong. Dein Körper muss stark sein. To do what God's called you to do. Um das zu tun, wozu Gott dich berufen hat. Friends, if God thought it was important. Freunde, wenn Gott dachte, dass das wichtig sei, for the Israelites to have health and wealth, dass die Israeliten Gesundheit und Vermögen hätten, to fulfill the plan of God for their life, um den Plan Gottes für ihr Leben zu erfüllen, how much more so is it important for you and I, wie viel wichtiger ist es für dich und mich, to have health and wealth, Gesundheit und Vermögen zu haben, to fulfill the plan of God for our lives, um den Plan Gottes für unser Leben zu erfüllen. You can't be sick and be broke. Du kannst nicht krank und pleite sein. To do what God's called you to do. Und dann das tun, wozu Gott dich berufen hat. It's going to take money. Denn es braucht Geld. And it's going to take your health. Und es braucht auch Gesundheit, Stärke, Kraft. And if that was available for sinners. Und wenn das verfügbar war für Sünder. Then how much more is available for us? Wie viel mehr sollte es verfügbar sein für uns? See, it gets real quiet when we talk about these things. Es wird immer recht still, wenn wir anfangen, über diese Dinge zu sprechen. Because we're so used to the normal in our world. Weil wir uns so angepasst haben an das Normal dieser Welt. Remember what Paul said, don't be cheated. Erinnert euch, was Paulus gesagt hat, lasst euch nicht betrügen. Because of the traditions of men, durch die Traditionen der Menschen, Philosophie, empty deceit, leerer Betrug, what's normal in the world, das was normal ist in der Welt, and not according to Christ, und nicht gemäß Christus. Think about all of the diseases, denk mal an all die Krankheiten, that are in this world, die in dieser Welt sind, and they're attributed to getting older. Und die dem zugeschrieben werden, dass man halt älter wird. I mean, it's even considered normal. Und das wird ja als normal betrachtet. That when people get older, they get cancer. Dass wenn Leute älter werden, dass sie dann Krebs bekommen. When people get older, they get dementia. Dass wenn sie älter werden, dass sie dann dement werden. But where's that here? Aber wo ist das bitte schön hier? It's normal out there. Es ist normal da draußen. But it's not normal here. Aber es ist nicht normal hier. If I'm living in him, wenn ich in ihm if I'm having lebe, my being in him, wenn ich mein Sein in ihm habe, it's not normal to have cancer. Dann ist das nicht normal, Krebs zu haben. It's not normal to have dementia. Es ist nicht normal, dement zu sein. It's not normal to have arthritis. Es ist nicht normal, Arthritis zu haben. See, we accept that as normal, the older you get. Schau, wir haben das als normal betrachtet. Ja, je älter man wird. Arthritis is normal. Dann kommt die Arthritis, normal. Heart disease. Herzkrankheiten. We've accepted those things to be normal. Wir haben akzeptiert, dass diese Dinge normal sind. But that is not normal. For the child of God. Aber das ist nicht normal für das Kind Gottes. You're just not going to find it in Scripture. Du wirst es einfach nicht in der Schrift finden. So you have to ask yourself the question. Also musst du dir selbst die Frage stellen. This is where we humble ourselves. Und da demütigen wir uns. But we ask ourselves the question. Wenn wir uns selber fragen, what have I accepted to be normal in my life? Was habe ich als normal akzeptiert in meinem Leben? That's not supposed to be normal. Was eigentlich nicht normal sein sollte. Have you ever heard the scripture? Hast du jemals diese Schriftstelle gehört? Actually, look, let me show you something. Oh, lass mich dir was zeigen. Psalm 103. Psalm 103. Verse 1. Vers 1. Bless the Lord, O my soul. Lobe den Herrn, meine Seele. And all that is within me. Und alles, was in mir ist. Bless his holy name. Seinen heiligen Namen. Bless the Lord, O my soul. Lobe den Herrn, meine Seele. And forget not all of his benefits. Und vergiss nicht, was dir Gutes getan hat. Now remember, this is under the old covenant. Und bitte erinnere dich, das ist unter dem alten Bund. He's going to tell them some of the benefits. Und will ihnen einige der Segnungen aufzeigen hier. Verse 3. Vers 3. He forgives all your iniquities. Der all deine Sünden vergibt. Who heals all of your diseases. Und heilt alle deine Gebrechen. Redeems your life from destruction. Der dein Leben vom Verderben erlöst. Crowns you with loving kindness and tender mercies. Der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Verse 5. Vers 5. Who satisfies your mouth with good things? Der dein Alter mit Gutem sättigt, so that your youth is renewed like the eagles. Dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Amen. Oh, and that was under the old covenant. Oh, und das war unter dem alten Bund. And we live under the new covenant. Und wir leben unter einem neuen Bund. See, the old covenant was based on their works. Der alte Bund gründete sich auf ihre Werke. The new covenant is based on Jesus's works. Der neue Bund gründet sich auf die Werke von Jesus. The old covenant was based on sacrifices of animals. Der alte Bund gründete sich auf Tieropfer. The new covenant was based on the sacrifice of Jesus. Der neue Bund gründete sich auf das Opfer von Jesus. And yet according to the sacrifice of animals. Und trotzdem gemäß dem Opfer von Tieren. And that old covenant they had with God. In dem alten Bund, den sie da mit Gott hatten. That was one of the things that was available. Das war eine der Sachen, die verfügbar waren. Their youth would be renewed and renewed and renewed and renewed. Ihre Jugend sollte sich erneuern und erneuern und erneuern. See, even with the life of Moses, selbst im Leben von Mose, he proved this. Er hat das bewiesen. At some point, you do have to die. An einem bestimmten Punkt musst du einfach sterben. And of course, yesterday we pointed out. Und gestern haben wir aufgezeigt, that when someone dies, dass wenn jemand stirbt. It's really just them stepping out of this body. Ist einfach nur, dass sie aus diesem Körper heraustreten. And stepping into their new body. Und in einen neuen Körper hineintreten. And living in heaven. Und im Himmel leben. So still very much alive. Also sind immer noch ziemlich lebendig. But this body has to die at some point. Aber dieser Körper muss an irgendeiner Stelle sterben. But just because the body has to die. Aber nur weil der Körper sterben muss. It doesn't have to die weak. Heißt nicht, dass schwach sterben muss. And it doesn't have to die sick. Und muss nicht krank sterben. Moses died. Moses starb. But he didn't die sick. Aber starb nicht krank. He didn't die weak. Starb nicht schwach. He still had all of his eyesight. Hatte immer noch all sein Augenlicht. And he was a sinner. Und war ein Sünder. So what's available for you? Was ist also für dich verfügbar? You have to ask yourself the question, am I being cheated? Du musst dir die Frage stellen, werde ich hier gerade übers Ohr gehauen? If I'm being cheated, und wenn ich gerade übers Ohr gehauen werde, I can't look at anybody else. Dann kann ich nicht irgendjemand anderem dafür die Schuld in die Schuhe schieben. But me. Ja, außer mir. But then that's where I humble myself. Aber das ist der Punkt, wo ich mich demütigen muss. And say, Lord, und sagen muss, Herr, I need you to show me. Du musst mir zeigen. Show me what's available for me. Zeig mir, was für mich möglich ist. Show me who I really am. Zeig mir, wer ich tatsächlich bin. Help me to walk in you. Hilf mir, in dir zu leben. To live in you. In dir zu wandeln. To have my being in you. Mein Leben in dir zu haben. Ephesians chapter 5. Epheser Kapitel 5. The Apostle Paul said that we are bone of his bone. Apostel Paulus sagt, wir sind Bein von seinem Bein. We are flesh of his flesh. Und Fleisch von seinem Fleisch. We are one with the Lord. Wir sind eins mit dem Herrn. You see, that tells me, und das sagt mir, that even my bones do not have to get weak. Dass auch meine Knochen nicht schwach werden müssen. Bone of his bone, flesh of his flesh. Bein oder Gebein von seinem Gebein und Fleisch von seinem Fleisch. That means my entire body can stay strong. Das heißt, mein gesamter Körper kann stark bleiben. Until the day I step out of it. Bis zu dem Tag, an dem ich aus ihm heraustrete. Now, unless we had scripture for that, und wenn wir keine Schriftstellen dafür hätten, I would never talk about this. Dann würde ich niemals so reden. But when you have scripture in the old covenant, aber wenn du Schriftstellen hast, selbst im alten Bund, of sinners walking in this, von Sündern, die so leben, and then you begin to see what's available for you and I in Christ, und dann du anfängst zu sehen, was für dich und mich verfügbar ist in Christus. Remember last night, erinnert euch gestern Abend, we saw in Romans chapter 8 and verse 11, da haben wir gesehen, Römer 8 Vers 11, that the same spirit, der gleiche Geist, who raised Jesus from the dead, der Jesus von den Toten auferweckt hat, is the same spirit, ist der gleiche Geist, who's giving life, der sein Leben to this mortal body, in diesen Körper hineinbringt, in diesen sterblichen Körper. The life of God. Das Leben Gottes. That abundant life. Dieses überfließende Leben. It's just flowing and flowing in me. Das fließt und fließt in mir. Every day it's renewing my body. Und meinen Körper jeden Tag erneuert. Renewing my strength. Meine Kraft erneuert. Keeping me strong. Mich stark erhält. You see, this needs to be your meditation. Schau, darüber solltest du nachsinnen. Come on, you've heard this before. Du hast es schon gehört. I'm strong in the Lord. Ich bin stark im Herrn. And in the power of his might. Und in der Kraft seiner Stärke. Why don't we take that literally? Warum nehmen wir das nicht einfach mal wörtlich? He renews my youth. Er erneuert meine Jugend. Every day he's renewing me. Jeden Tag erneuert er mich. Every day I'm getting stronger. Jeden Tag werde ich stärker. Because his life is flowing in me abundantly. Denn sein Leben fließt in mir überfließend. My body is getting stronger. Mein Körper wird stärker. My mind is getting stronger. Mein Verstand wird stärker. My eyes are getting stronger. Meine Augen werden stärker. I will not lose my eyesight. Ich werde mein Augenlicht nicht verlieren. My eyesight will not be dim. Meine Augenlicht wird nicht eingeschränkt werden. Come on, this is the way you've got to start thinking. So musst du anfangen zu denken. This isn't about making some positive confessions. Es geht hier nicht darum, ein paar positive Bekenntnisse this zu machen. Is about changing our perception, sondern es geht darum, dass wir unsere Sichtweise ändern. And seeing according to the realities of heaven, und uns sehen gemäß den Realitäten des Himmels. And not according to the realities of this world. Nicht gemäß den Realitäten dieser Welt. That's why it said in Colossians chapter 3, deshalb heißt es in Kolosser Kapitel 3, verse 1 through 3, Vers 1 bis 3, he says, set your mind on the realities of heaven. Da heißt es, richtet euren Sinn auf das, was oben ist, die Realität. For you died, denn ihr seid gestorben. And your new life, und euer Leben, it is hidden with Christ in God. Ist verborgen mit Christus in Gott. Come on, we talk about as it is in heaven. Wir sprechen darüber, wie im Himmel, so it is on the earth. So auf Erden. That the will of God in heaven, dass der Wille Gottes im Himmel, be the will of God on earth. Der so geschehe wie auf Erden. I don't know of anybody in heaven. Ich kenne niemanden so auch auf Erden. Ich kenne niemanden, that's walking around like this, der so rumläuft. We talk about it. Wir sprechen darüber. We talk about these scriptures. Wir sprechen über diese Schriftstellen. Why don't we start believing them? Warum fangen wir nicht mal an, die zu glauben? Why don't we start applying them in our lives? Warum fangen wir nicht mal an, das anzuwenden in unserem Leben? Your will be done in heaven as it, your will be done on earth as it is in heaven. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Heaven is to be my reality. Der Himmel sollte meine Realität sein. Remember, I'm a spirit. Bitte denk dran, ich bin ein Geist. And I live in a body. Und ich lebe in einem Körper. And this body is my slave. Und dieser Körper ist mein Sklave. This body follows me. Dieser Körper gehorcht mir. This body does not tell me who I am and what I can do. Dieser Körper sagt mir nicht, wer ich bin und was ich tun kann. I'll tell on me. Und ich werde jetzt was über mich sagen. This is where the crazy brain of Chad goes sometimes. Hier geht das verrückte Gehirn von Chad manchmal hin. You ever gotten an itch on your skin? Hast du schon mal so ein Jucken gehabt auf der Haut? Your skin starts to itch. Deine Haut fängt an zu jucken. A lot of times. Oftmals. Say my arm starts to itch. So zum Beispiel mein Arm fängt an zu jucken. I will refuse to scratch it. Manchmal weigere ich mich einfach, da zu kratzen. Until I choose to scratch it. Until I determine when I'm going to scratch it. Bis zu dem Punkt, wo ich entscheide, dass ich da kratze. I'm not going to let my body. Ich erlaube nicht. Tell me when to scratch it. Dass mein Körper mir befiehlt, wann ich kratzen muss. I'll sit there and I'll let it itch for a second. Ich sitz da und lass es einfach mal eine Weile jucken. Because I refuse to be a slave to my body. Denn ich weigere mich, ein Sklave meines Körpers zu sein. Like we got to start thinking like that. Say again. We have to start thinking like this. Wir müssen anfangen, so zu denken. That this is my slave. Das ist mein Sklave. It does what I tell it to do. Und mein Körper macht, was ich ihm sage. I mean, I tell it when it's going to lift my hand. I choose to do that. Ich meine, ich sag doch meinem Körper, wann er die Hand heben soll, oder? Ich meine, das entscheide ich doch. I choose when I'm going to take a step and walk. Ich entscheide doch, wenn der Körper einen Schritt machen soll, um zu gehen. Why can't I choose the other things? Warum kann ich die anderen Sachen nicht auch entscheiden? I never thought about it like that. Da haben wir noch nie drüber nachgedacht. If I'm in control of these things, why am I not in control of other things? Wenn ich Kontrolle habe über diese Dinge, warum habe ich nicht Kontrolle auch über andere Dinge? Because the world tells me I'm not. Weil die Welt mir sagt, nee, das geht nicht. But don't be cheated. Aber lass dich nicht betrügen. Don't be cheated. Lass dich nicht betrügen. Say this with me. Sag das mit mir. I'm strong in the Lord. Ich bin stark im Herrn. And in the power of his might. Und in der Macht seiner Stärke. The life of God flows in me. Das Leben Gottes fließt in mir. Like a mighty river. Wie ein mächtiger Fluss. My eyes are strong. Meine Augen sind stark. My muscles are strong. Meine Muskeln sind stark. My bones are strong. Meine Knochen sind stark. My organs are strong. Meine Organe sind stark. My body is filled with his life. Mein Körper ist gefüllt mit seinem Leben. Every day. Jeden Tag. My youth is renewed. Ist meine Jugend erneuert. I'm strong. Ich bin stark. Every day I get stronger. Jeden Tag werde ich stärker. Because I live in him. Weil ich in ihm lebe. lebe. I have my being in him. Ich habe mein Wesen in ihm. I have my life in him. Ich habe mein Leben in ihm. I am bone of his bones. Ich bin Gebein von seinem Gebein. I am flesh of his flesh. Ich bin Fleisch von seinem Fleisch. I am one spirit with the Lord. Ich bin ein Geist mit dem Herrn. What is normal in heaven? Was normal ist im Himmel? It is normal for me. Ist normal für mich. Because I live my life. Denn ich lebe mein Leben. According to who I am in Christ. Gemäß dem, wer ich bin in Christus. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Preis sei dir, Jesus. Halleluja. Ist der Herr nicht gut?